Gute Unterhaltung. Der Kopf der Hydra. Ein Hörspiel in 4 Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Carlos Fuentes. 1. Teil: Bei sich selbst zu Gast. Exakt. 8 Uhr früh stand der pünktlichste Beamte der mexikanischen Bürokratie vor dem Sanborns in der Avenida Madero. Felix Maldonado. Er war bekannt für seine Pünktlichkeit. An einem der Tische saß Dr. Bernstein und las in einer politischen Zeitschrift. Felix pflegte jeden Morgen an einem sogenannten politischen Frühstück teilzunehmen.